dir. Halleluja. Es ist Steve gerade, das gesagt hat, dass er hört, wie die Engel im Raum herumlaufen und gesehen hat, dass die Engel Geschenke bringen und wir haben die Geschenke empfangen. Da habe ich danach im Anschluss noch etwas Zweites gesehen, und zwar, dass die Engel auch im Raum umhergehen und es ist so, wie wenn sie einzeln an die Schulter tippen. Einfach so an die Schulter tippen. Und ich habe empfunden, dieses an die Schulter tippen ist nicht einfach nur so, irgendwie so, hallo oder so, sondern sie tippen an die Schulter wirklich, um dich zu rufen und dich zu beauftragen. Und ich hatte so den Eindruck, dass einige hier sind heute Abend und die haben wirklich diese Frage in ihrem Herzen, wozu bin ich in dieser Welt? Was ist wirklich der Plan Gottes für mein Leben? Und vielleicht fühlst du dich unwürdig oder vielleicht hast du 1000 Gründe in deinem Kopf, warum du nicht brauchbar bist für Gott. Vielleicht hältst du dich für den Allerkleinsten, den Allerunbedeutendsten, Allerunwichtigsten, wie auch immer. Aber gerade dich, habe ich empfunden, ruft Jesus heute Abend. Weil Jesus beruft nicht die Qualifizierten, sondern Jesus qualifiziert die Berufenen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und heute Abend sind Engel hier, die dir wirklich wie so einen Schubs geben. Einen sanften, angenehmen. Aber die dich wirklich da, weißt du, die dich antippen und dir sagen, hey, du bist gemeint. Du wirst gebraucht. Da ist eine Bestimmung für dein Leben. Da ist eine Berufung für dein Leben. Also auch wenn du vielleicht nicht weißt, wie das aussehen soll, auch wenn du dich vielleicht für unfähig hältst, Jesus wird dir heute Abend begegnen und er wird seinen Ruf in deinem Leben festmachen. Er beruft nicht die, die sich für qualifiziert halten, sondern er qualifiziert die, die er berufen hat. Halleluja, Halleluja. Und wenn du empfindest, das ist etwas für mich, das ist für mich, ja, vielleicht bist du ganz hinten irgendwo in der Ecke, weil du denkst, dass du der Allerkleinste bist, der Allerunwichtigste. Vielleicht denkst du, wow, ich habe schon so viel falsch gemacht in deinem Leben, ich habe schon so oft verpasst, ich bin so falsch abgebogen. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Und weißt du, gerade dich ruft er heute Abend und gerade dich beruft er heute Abend und er möchte das gerade mit dir heute Abend festmachen. Und das sind die Engel und sie stupsen dich an und wenn du das spürst, dass es für dich ist, dann möchte ich dich einfach einladen, soweit es irgendwie möglich ist, komm einfach einen Schritt näher, komm einfach einen Schritt näher. Gott möchte dich nahe haben. Das heißt im Epheser 2, die, die einst ferne waren, sind in Christus nahe gekommen. Halleluja. Wenn du denkst, du bist nicht würdig, wenn du denkst, oh, ich versteck mich lieber irgendwo ganz hinten, hinter den Säulen oder wo auch immer, weil ich weiß nicht, wie Gott mich ausgerechnet gebrauchen soll. Ich sage dir, gerade heute Abend ist dein Abend. Ich spüre das. Das ist dieses Antippen der Engel für dich. Wenn du das spürst, wenn du das spürst, dass er dich ruft, komm einfach so weit du kannst irgendwie nach vorne. Ja, sei wie die blutflüssige Frau, die hat sich durchgedrückt durch die Menschen. Halleluja. Ja, aber völlig egal, was Menschen gesagt haben, sie ist einfach durchgeschlüpft. Dann schlüpf einfach durch. Es sind zwar viele Leute hier, aber dann schlüpf einfach irgendwie durch. Halleluja. Weil Jesus möchte dich ganz nah bei sich haben. Jesus möchte dich ganz nah bei sich haben. Jesus ruft dich heute. Er beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Und heute Abend einfach scheint er sein Licht auf dich und er kommt mit seiner Qualifikation und er gibt dir, weißt du, er gibt dir auch diesen Trost. Ich sehe es, wie Jesus einfach um einige wirklich den Arm rumlegt und wirklich sagt, ich brauche dich. Du hältst dich für unwürdig. Du hältst dich für unqualifiziert. Aber ich sage dir heute Abend, ich brauche dich, mein Kind. Du hast einen besonderen Platz in meinem Herzen. Du hast einen besonderen Platz in meinem Plan. Und ich kann diesen Plan, den ich für diese Welt habe, nicht zu Ende bringen ohne dich. Und ich spüre, da kommt auch Heilung, da kommt Heilung auch in deine Seele. Einige sind verletzt worden, einige sind abgelehnt worden. Vielleicht haben sogar andere Christen dir gesagt, du kannst nichts, du wirst nichts, du bist nichts. Weißt du, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Heute Abend spricht Jesus sein Wort über dich. Halleluja. Und er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich rufe dich. ich rufe dich. Ich rufe dich ganz nah an mein Herz. Du bist mir kostbar, weil du kostbar bist, weil du wertvoll bist in meinen Augen. Komm an mein Herz, komm an mein Herz. Ich rufe dich. Jesus, ich danke dir, dass da Heilung ist, dass Seele, Heilung von Ablehnung, Heilung auch von Richtgeistern, die ausgegangen sind, Flüchen, die ausgegangen sind, unbewusst sogar durch andere Christen vielleicht. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du größer bist. Danke, Jesus, dass du größer bist, Herr. Und dass du diese kostbaren Söhne und Töchter, Herr, dass du sie heute Abend auf eine andere Ebene hebst, Herr. Auf eine Ebene über diesen Dingen, die im zweiten Himmel gegen sie standen. Dass du sie auf eine Ebene hebst, Herr, jenseits von ihren eigenen Gefühlen, jenseits von ihren eigenen Ängsten, jenseits von ihren eigenen Gefühlen der Unwürdigkeit, Herr. Danke, dass du sie heute Abend höher nimmst, ein Stück höher nimmst, Herr. In den Raum deiner Herrlichkeit, Herr. Und dass sie gerade jetzt beginnen, sich in deinem Licht zu sehen, so wie du sie siehst, Herr. Oh, so wie du sie siehst. Oh, so wie du sie siehst. Oh, du bist kostbar, du bist wertvoll. Ich hab dich wunderbar gemacht. Manche wurden vielleicht sogar selbst von ihren eigenen Ehepartnern verflucht. Und dein eigener Ehepartner hat gesagt, du schau dich doch an. Was kannst du schon, was bist du schon? Also heute Abend in dem Namen Jesus gehen wir an gegen jeden Fluch, der ausgesprochen wurde, der dir versucht hat in der Vergangenheit die Luft abzudrücken. Und wir sagen jetzt heute Abend in dem Namen Jesus und in seiner Gegenwart nicht mehr länger, nicht mehr länger. Sei frei und los. Oh, sei frei und los. Oh, er ruft dich in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, ich habe einen jungen Mann gesehen im Geist und Gott hat dich zum vollzeitlichen Dienst berufen. Und du weißt es, aber du weißt nicht, wie du es anstellen sollst. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Du weißt nicht, wie das gehen soll. Aber wie ich gesagt habe, er qualifiziert die Berufenen. Du weißt, wenn du gemeint bist, du bist ein junger Mann und du bist berufen zum vollzeitlichen Dienst. Aber du weißt nicht, wie du es machen sollst und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Wenn dich das betrifft, dann einfach versuch einfach irgendwo zu mir hinzukommen und dann werde ich für dich beten. Halleluja, in Jesu Namen, gerade jetzt. Danke Herr, dass du gerade hier. Herr, gerade hier, deine Söhne und deine Töchter. Jetzt. Mit deiner Gegenwart sättigst, Herr. Mit deiner Liebe sättigst, Herr. Du sagst in deinem Wort, die Letzten werden die Ersten sein. Oh, du hast den besten Wein bis zum Schluss aufbewahrt. Halleluja. Du bist der junge Mann. Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Du siehst das Brennen in seinem Herzen, Herr. Du siehst das Feuer in seinem Herzen, Herr. Oh, du siehst dieses verzehrende Feuer, Herr. Aber du siehst doch all das, Herr, was ich sagen will. Es funktioniert nicht, es geht nicht, das sind zu viele Einschränkungen. Wie willst du das machen? Finanziell, in Jesu Namen. Und ich sage jetzt, Herr, in dem Namen Jesu, ich breche diese Gedanken über ihn. Oh, und ich setze ihn frei, Herr, im Glauben, Schritte zu gehen, Herr. Schritt für Schritt für Schritt. Ein Schritt nach dem anderen, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du wirst mit ihm sein und du wirst Raum machen, Herr. Und du wirst das sorgen auch für die Finanzen, Herr. Danke, Jesus. Denn die Gabe Gottes macht dir Raum. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, da ist so ein bewegendes Wirken Gottes hier vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Gott sieht dich. Oh, Gott sieht dich. Also er ist der Gott, der dich sieht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das sind noch einige und du. Und es war so in deinem Leben, wie wenn du stagnieren gewesen wärst auf einer bestimmten Ebene. Und das ist ein Level von Dienst in deinem Leben, das ist ein Level von Salbung auch in deinem Leben, aber es war so, wie wenn du über Jahre wie stagniert hättest. Oh, Entschuldigung. Und Gott sagt heute Abend, da ist ein neues Level, da ist eine neue Dimension. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Und er öffnet eine neue Tür. Oh. Und die Türen, die Jesus öffnet, kann niemand mehr schließen. Irina, kannst du mir helfen, Hände aufzulegen, und auch wenn Gloria Hose leider hier vorne irgendwo sind, sich umdrehen können und einfach auch mit Hände auflegen können. Weil es sind so viele, die Jesus nicht vergessen hat. Im Gegenteil, ihr seid im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Oh, ihr seid ein wichtiger Teil der kommenden Bewegung Gottes. Oh, der jetzt hereinbrechenden Bewegung Gottes. Dessen, was jetzt begonnen hat, eure Zeit ist jetzt. Weißt du, manchmal kannst du es nicht verstehen in deinem Verstand und du sagst vielleicht, oh, bisher hat es sich immer so angefühlt, wie wenn ich vor meiner Zeit wäre. Aber ich sage dir heute Abend, jetzt ist deine Zeit. Jetzt ist deine Zeit. Und nichts und niemand wird dich mehr stoppen können. Nichts und niemand. Das sind gebahnte Wege. Oh, das sind gebahnte Wege. Oh, das sind gebahnte Wege. Oh, das sind gebahnte Wege. Halleluja. Oh, das sind gebahnte Wege. Oh, danke Jesus. Oh, das sind gebahnte Wege. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Sie sind verheiratet, ist okay. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, wir preisen dich. Halleluja. Komm, lass uns es singen. Lass uns den Herrn loben und preisen. Let's praise the Lord with that song. Beautiful. Wow. Halleluja. Streck deine Hände aus zu ihm. Johannes 17,3 heißt es, dies ist das ewige Leben, sagt Jesus, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Und das griechische Wort, das da steht für erkennen, ist mehr als nur einfach erkennen, dass er der Erlöser ist. Theologisch erkennen. Mit dem Verstand erkennen, das ist eine andere Ebene von Erkennen, von der er hier spricht. Dieses griechische Wort bedeutet erfahrungsmäßig kennen. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gerade jetzt spüre ich, wie der Heilige Geist wirklich eine Erkenntnis der Liebe von Jesus in dein Herz legt. Der Liebe deines Vaters. Spürst, wie dein Herz warm wird. Dies ist das ewige Leben. Du spürst, wie dein Herz warm wird. Du spürst, ja, ich erkenne dich, Jesus. Ja, ich erkenne dich als den, der für mich gelitten hat. Ja, ich erkenne dich als den, der für mich in den Tod gegangen ist. Ja, ich erkenne dich als den, der für mich auferstanden ist aus den Toten. Und ich erkenne dich als den, der für mich aufgefahren ist in die Herrlichkeit. Ich erkenne dich. Und durch dich erkenne ich den Vater. Erkenne ich das Wesen meines Vaters. Leg einfach mal deine Hand auf dein Herz. Sag, Vater, danke für deine Liebe. Ich erkenne dich. Und du erkennst mich. Halleluja. Oh, Jesus, wir lieben dich, Herr. Und Herr, wir stehen in deiner Gegenwart, Herr. Wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen, Herr. Deine Liebe übersteigt unsere Worte. Wir lieben dich, Herr. Sag ihm einfach, dass du ihn liebst. Seinem Herzen für jeden Einzelnen von uns. Dieser ewige Platz. Den kann dir niemand streitig machen. Menschen mögen dir dieses oder jenes streitig machen in diesem Leben. Aber diesen Platz im Herzen des Vaters kann dir niemand streitig machen. Yeah. Herrlichkeit ist hier, ihr Lieben. Er ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Halleluja. Sag zu irgendjemand in deiner Nähe, Jesus ist hier heute Abend. Er berührt unsere Herzen. Er macht unsere Herzen warm. Seine Liebe. Du darfst hier einen Platz suchen und unterwegs einfach auch nochmal zwei, drei Leute grüßen und sagen, Jesus ist hier. Seine Herrlichkeit ist hier. Sein Geist ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Sucht euch einfach einen Platz. Gibt es irgendjemanden, der noch nicht weiß, wo er sich hinsetzen soll heute Abend, der noch keinen Platz hat momentan? Da ist jemand, okay, wenn jemand noch einen Platz sucht, wer hat noch neben sich noch einen freien Platz irgendwo? Wer hat noch einen freien Platz neben sich irgendwo? Auf der Empore oder? Auf der Empore, da, auf der Empore sind noch ein paar Plätze. Und da drüben sind auch noch zwei Plätze, okay. Also schaut einfach, wo noch ein freier Platz ist. Da ist auch noch ein Platz, okay, super. Also es müsste eigentlich noch jeder einen Platz kriegen. Ich habe zu den Ordnern gesagt, wenn es nicht mehr reicht, dann müssen wir die Trennwand zum Foyer noch aufmachen, da können wir auch noch stuhlen, aber ich glaube, wir kriegen jeden noch unter. Es klappt noch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Halleluja. Okay, ich glaube, jetzt hat jeder so seinen Platz gefunden. Braucht jemand noch irgendeinen Platz? Jetzt hat jeder einen. Okay, da drüben ist noch einer. Okay. Gut, jetzt lasst uns heute Abend nochmal. Halleluja. Sind morgen auch noch da sein, aber heute Abend wird es wirklich, ich glaube, Gott hat echt was Mächtiges vor. Wir werden heute am Ende zusammen Abendmahl feiern. Katie hat auch starke Offenbarung von Gott über das Abendmahl. Aber sie wird uns dienen mit verschiedenen Dingen, die Gott ihr gezeigt hat heute Abend. Und ich bin schon total gespannt. Halleluja. Wer von euch ist gespannt? Oh, danke, Jesus. Halleluja. Ich weiß, wir sind, ich meine, es ist wie 1. Korinther 10. Ja? Wir sind alle unter der Wolke. Ja? Und es heißt nicht umsonst, die Herrlichkeit ist das Kavot, ja? Also das Gewicht. Ja? Deswegen, also das... Deswegen sitzt du jetzt so richtig gut in der Wolke, Halleluja. Aber ich möchte euch trotzdem einfach noch kurz bitten, einfach nochmal alle aufzustehen und der Katie nochmal so einen richtigen Glory Life herzlich Willkommensapplaus geben. Halleluja, Halleluja. Welcome once again. Halleluja, we're so glad that you're here. What a day. Was für ein Tag. Yes, what a day. Ja, was für ein Tag. You know, I love working with Pastor George. Ich liebe es, mit Pastor Georg zusammenzuarbeiten. I'll say it the right way one time. Ich sag's nochmal jetzt mal richtig. But I just love it because he understands how to build. You have to build in the spirit. Weil er versteht, wie man bauen muss. Man muss im Geist ein bisschen bauen. You know, last night we took care of some business. Das letzte Mal haben wir ein paar Dinge erledigt. I'm going to be real with you. Aber when ich bin jetzt prayed, there was hardly any movement. Als ich gebetet habe, hat sich eigentlich fast nichts bewegt. Will all the drunks please leave the stage? Werden die Betrunkenen bitte von der Bühne gehen? Don't let him drive. Lass den nicht fahren. Yeah, but you know, you have to build. And then this morning, you know, I knew as soon as we got the soul healed, we were going to break through. Also, du musst etwa das aufbauen und heute Morgen haben wir die Seelen geheilt und dann bricht es durch. I love how Pastor just jumped on that and he just like went for it. Preached who you really are in Christ and then miracles, bam, bam, bam, bam. Ich liebe es, wie Pastor Georg da direkt mitgegangen ist und dann gepredigt hat, wer wir wirklich sind in Christus, und dann sind die Wunder einfach so hervorgekommen. I want you to remember that combo. Ich möchte, dass ihr euch an diese Kombination erinnert. You've been trying to pray for other people so they'll get a miracle. Ihr habt versucht zu beten für andere Leute, dass sie ein Wunder bekommen. Right? Ja. Do it in the right order. Macht's in der richtigen Reihenfolge. Pray for their souls first and then step into that realm and work miracles. Betet zuerst für ihre Seelen und dann geht in diesen Raum und setzt die Wunder frei. Do you not get it? Versteht ihr das? Do you get it? Versteht ihr das? Okay. Okay. See, follow that combination and you'll open the safe. Wenn ihr diese Kombination eingibt, dann öffnet ihr den Tresor. And miracles are still going to happen tonight. I just prayed for a lady with MS and she's feeling energy flow down her arm. I believe she's going to get healed. Und Wunder passieren immer noch. Ich habe gerade für eine Frau gebetet, die hat MS und sie hat gesagt, sie spürt Energie in ihrem Arm und ich glaube, sie wird geheilt. We have to start putting our faith out for the big ones. Wir müssen unseren Glauben auch für die großen Dinge einbringen. I prayed for a guy on the telephone after the morning session. Nach der Morgensession habe ich für jemanden am Telefon gebetet. He got healed of cancer on the phone. Und er wurde am Telefon von Krebs geheilt. Yeah. Yeah. And it was the same combo to the safe. Und es war genau die gleiche Kombination für den Tresor. You know, I prayed for all the trauma off his soul first. Ich habe erst für das Trauma in seiner Seele gebetet. His mother died when he was 9. Seine Mutter ist gestorben, als er 9 war. And he went through massive stress. Und er ist durch viel Stress gegangen. For 23 years by having a self-employment. 23 Jahre lang, weil er selbstständig war. So I dealt with the trauma. Und ich habe gegen dieses Trauma gebetet. And he had colon cancer. Und dann hatte er Darmkrebs. So again, I was like, okay, do you have a food idol? Und dann war ich sofort, ja, hast du ein Essensidol? He said, yeah. Essensgötzen. Und er sagte, ja. He totally said, yeah. Und er hat gesagt, ja. He was like, okay, when I went through the 23 years of stress, I used food to comfort myself. Weil als ich durch diese 23 Jahre Stress gegangen bin, habe ich gegessen, um mir Trost zu geben. So I had him renounce it, and we broke off the witchcraft, and then I commanded snakes to come out of his colon, and he felt his stomach moving and rumbling as they came out. Und dann habe ich ihm geholfen, das zu brechen, und habe auch den Schlangen befohlen, ihn zu verlassen. Und dann hat er gespürt, wie der Krebs gegangen ist und wie der Druck nachgelassen hat. Wow. Yeah. How did the drunk get in the front row? Wie ist er in die erste Reihe gekommen? Guzzle, guzzle, guzzle. Da, trink, trink. Yeah, and then he felt all the pain and pressure from the cancer just to completely leave his body. Also er hat einfach gespürt, wie der ganze Schmerz und der Druck von diesem Krebs seinen Körper verlassen hat. I heard there were some incredible metal miracles earlier during the afternoon. Who had a metal miracle? Wave. Ich habe gehört, da waren viele Wunder in der Materie, mit Metall. Yeah, who had the metal miracles? Wer hatte diese Wunder mit Metall, das sich aufgelöst hat? Where are you? Yeah, who had it? Wave. Wer war das? Where are you? Wo ist er? Oh, yeah. Wave. Okay, yeah, right. Wink here. Her. Yeah. Metal miracles. Is anybody else still have metal and they have still have pain and metal in their body? Anybody else? Ist jemand hier, der Metall im Körper hat und immer noch Schmerzen da deswegen hat? Wave if you still have metal in your body. Winke, wenn du Metall in deinem Körper hast. And does it cause you pain? Und das wirkt Schmerz bei dir? Yeah. Okay, so let's play that one video, the bullet disappearing, so we can get faith up for it. Lass uns das Video spielen, wo die Kugel verschwunden ist, damit wir dafür glauben bekommen. Okay, you have that? Habt ihr das? Yeah, let's play it. Lass es abspielen. If you were to stomp your foot right now, would it hurt? That leg, Father, I thank you. Now I release the angel right now, and I suspend time. I command that bullet to dissolve. I speak to that bullet right now. You dissolve in the name of Jesus. And right now, I command the bones and the muscles and the tendons to grow back. Now let me start stomping. Do you have any pain anymore? Do you have any pain anymore? No, you don't have no pain no more? You don't have no pain no more? She said, I'm faking. No, I'm not. This is the devil. Tell everybody your name. My name is Monet. I had a bullet in my leg before she got the topper to me, and I don't know what she just did. How long has that bullet been up in your leg? 7 years. 7 years. Now, did it give you trouble, like, besides it being there, did it cause you pain? Yes, ma'am. What kind? Every time it rains or it's cold, I have a body ache, and I can just feel before the rain comes. You can feel the pain from that bullet being in there? Yes, 7 years. So, what happened? I prayed for you, right? And then I told you get up, and I told you to stomp your foot. If you were to stomp your foot normally, would you have pain? Yes, ma'am. I can feel it. What happened when you got up and stomped your foot? I ain't feel it. You don't feel it at all? All right, so we have a metal detector. See how it turns red? That means there's metal. Okay? Ready? See it? Okay, ready? Now, when you pulled up your pant leg, you sat down here and you start digging inside your leg. How come? I was trying to see where it go. So you're telling me that you used to be able to feel the bullet in your leg? Yes, ma'am. You actually said the words, I play with it. Yes, ma'am. Were you just like, you know, move it around. Yeah. And you couldn't do it. Put your foot up on my leg right now. Put your knee, put your foot up over here on my knee. Can you? Okay, well. All right, ready? Okay, now, can you dig for it? Or you got to sit down normal? It's gone. Gone. How you do that? Come on, give a big shout. It's Jesus that does it. It's Jesus that does it. Hallelujah. All right, if you have metal still in your body, stand up, please. Also, wenn du noch if Metall, it gives you pain, if you have metals, please stand up. Wenn du noch Metall in deinem Körper hast, dann steh please stand einfach up auf. If you have metal and it gives you pain. Wenn du Metall hast und es macht dir Schmerzen, dann steh auf. Okay, now, people around you, also, go lay hands on them right now. Wenn ihr um sie herumsteht, dann leg ihnen die Hände ready? Auf und dann werden wir für sie beten. Okay. Go on, lay hands on. Also, go on. Geht zu go ihnen hin und legt die Hände auf ihn. Okay. Now just wait, I'm going to pray first. Let me pray first, ready? Also ich werde zuerst beten. Okay. Sun stand still in the midst of heaven. Die Sonne. Sun stand still in the midst of heaven. Die Sonne steht still mitten im Moon Himmel. Moon stay in the valley of Ajalon. Und der Mond bleibt stehen im Tal von Ajalon. And the sun stood still. Und die Sonne stand still. And the moon stayed. Und der Mond stand. Until Joshua took revenge on all his enemies. Bis Josua Rache an all seinen Feinden geübt hatte. I decree time is standing still right now. Und ich erkläre, dass Zeit jetzt still steht. So that you can receive justice and revenge against your enemies. Dass du Gerechtigkeit und Vergeltung gegen deine Feinde bekommen kannst. I release the angel through the fabric of space-time. Ich setze die Engel frei in die Raumzeit. Minister to you right now. Dass sie euch dienen gerade jetzt. And I command the angel to work with the Holy Spirit. Und ich befehle, dass die Engel zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist. As the Holy Spirit heals the remaining woundedness in your soul. Während der Heilige Geist die übrige Verletzungen in deiner Seele heilt. And that the activity of the Holy Spirit begins to dissolve the metal now, I command it. Und dass die Aktivität des Heiligen Geistes das Metall jetzt aufzulösen beginnt, ich befehle es. I command the angel to take it out and put in new body parts. Ich befehle, dass die Engel es rausnehmen und neue Körperteile einbauen. I command your body to regenerate bone and tissue. Ich befehle, dass dein Körper sich wieder herstellt und Knochen und Haut wieder zusammenkommt. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Now I command you to dissolve right now. Dissolve. Ich befehle, dass das Metall dissolve. Sich auflöst. Dissolve. Auflöst. Löst dich auf. Dissolve. Löst dich auf. Bone regenerate. Und Knochen stellt euch wieder her. Bone regenerate. Knochen werden wieder in the name hergestellt. Of Jesus. Im Namen Jesus. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. I pull that trauma out. Ich ziehe die Traumata raus. I command you be healed of all remaining trauma. Ich sag, du bist geheilt von allen Traumata. Trauma from the operation. Traumata der Operation. Trauma from the accident. Trauma vom Unfall. Trauma from family. Trauma von der Familie. Release forgiveness if you are offended right now. Release forgiveness. Setz Vergebung frei, wenn du noch Anstoß genommen hast. Right now in the name of Jesus. Jetzt im Namen Jesus. Right now in the name of Jesus. Jetzt im Namen Jesus. Forgiveness to your circle of friends who betrayed you. Vergebung für deine Freunde, die dich betrogen haben. Forgiveness to your husband right now. Vergebung deinem Ehemann. I'm getting words of knowledge. This is words of knowledge. Ich empfange jetzt Worte der Erkenntnis. Right now, forgiveness to that pastor in the name of Jesus. Vergebung für diesen Pastor im Namen Jesus. Release forgiveness to them right now. Wir setzen Vergebung frei. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Something about a city bus driver, somebody who drives like the transit. Hier ist jemand, ein Busfahrer, ein Stadtbusfahrer oder ein Busfahrer, der dir was angetan hat. In the name of Jesus. Vergib ihm jetzt im Namen Jesus. Now everybody run the praying tongues. Go. Also betet jetzt in Go. Zungen. Everybody pray in tongues. Jeder betet in Sprachen. Somebody's pain is dissolving right now. That's in your spine right now. Bei jemandem löst sich der Schmerz auf, der in der Seele war gerade jetzt. Come on, stir up your spirit. Pray in the Holy Ghost. Rühr es auf in deinem Geist. Spät im Heiligen Geist. Somebody's hip is getting healed. I don't even think you have metal and your hip's getting healed. Your pain is reducing right now. Dein Schmerz verschwindet jetzt. I know, like somebody had a tractor accident or something on a tractor. Jemand hatte einen Unfall mit einem Traktor. If that's you, stand up. Keep on praying in tongues, please. Betet weiter in Zungen. Somebody, you're getting healed in your throat as you're praying. You had a problem with your throat, you're getting healed right now. Manche werden in ihrer Schilddrüse geheilt werden, ihr betet, ihr habt ein Problem in der Schilddrüse. Now I want you to start testing. Start testing your back, your neck. Jetzt möchte ich, dass ihr anfangt, das zu prüfen. Einfach prüft euren Rücken, eure Beine und betet weiter im Geist. And when your pain reduces, start waving. Und wenn euer Schmerz nachlässt, dann winkt einfach. When your pain starts reducing, start waving at me. Wenn euer Schmerz nachlässt, dann fang an, mir zu winken. I cast out that spirit right now. I cast out that crippling spirit. I cast out that crippling spirit. I cast out that crippling spirit. I judge that crippling spirit. I cast out that crippling spirit right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. In the name of Jesus. Right now. Jesus, gerade jetzt. Keep testing. Testet es einfach. Keep testing. Testet es. Keep testing. Testet es. I don't see people moving enough. Ich sehe euch nicht, wie ihr euch bewegt. Ihr müsst es testen. Let's see the testing. Lass es testen. Okay, I'm seeing somebody right here. How's her pain right here? Wie ist es mit deinem Schmerz? Wie ist es How's your pain, babe? Wie ist es mit deinem Schmerz? No pain. No. Good. Good. Good. No pain. What was her pain before? What level? 1 to 10. Auf welchem Level war dein Schmerz davor? It's not constant. It's not constant. Well, what is it right now? So she has metal in her back, and usually she cannot go down to the floor. Come up here. Come here. Where was the metal? Wo war das Metall? What is it? In the back, in the. A plate, pins. Im Rücken, in. War's eine Platte oder war's ein Nagel oder? Zwei Stäbe und 6 Schrauben. Oder 4 Stäbe und 6 Schrauben. So. Four pins. Four pins and 2 screws. And 2 screws. Okay. Could you feel them with your fingers? 4 rods. Yeah. 4 rods. 4 rods. That's the difference. Okay, das ist normal. It's a big anders. Difference between vier a pin Stäbe. And a rod. Okay. So you have 4 rods. And 6 screws. And 6 screws. How much pain did it give you? Wie viel Schmerz hattest du dadurch? Das war immer unterschiedlich. Das konnte man it nie. It was different. It was not constant. Different days, different. So she had restrictions. So how far could you go before? Wie weit konntest du davor runtergehen? So that's like that much difference. Also so viel Unterschied. Do it again. Mach's nochmal. She looks happy. Sie sieht glücklich aus. So you couldn't touch the toes because of the stiffness and the restriction of the metal? Also du konntest deine Zehen nicht berühren, weil es so steif war und deswegen dem Metall. Ja. Eingeschränkt. Das war blockiert. Restricted. Das war fest verschraubt. Was restricted. Restricted because of the metal, right? Yeah. So could you feel it with your fingers? Kannst du das mit deinen Fingern spüren, das Metall? Nee. No. You never could. Okay, well, if you can touch your toes, then we know it's gone. Aber wenn wir deine Zehen berühren kannst, wissen wir, dass es gemacht ist. Gib Gott die Ehre. Awesome. Who else? Wer noch? Who else has less pain now? Wer hat jetzt noch weniger Schmerzen? Testing, testing. 1, 2, 3. Testet es einfach weiter. Who else has less pain now, ma'am? Wer hat weniger Schmerzen? Do you have less pain? Hast du weniger Schmerzen? How much? Wie viel weniger? What did she say? Nothing anymore. You have no pain. No pain. What was your pain before? Wie war der Schmerz vorher von auf einer Skala von 1 zu 10? What did she say? There's metal in the knees. Metal in the knees. Also da war 100% Schmerz Tag und Nacht. 100% pain. Ja. 100% day and night, yeah. So 1 to 10, it was a 10? Also von 1 bis 10 war es 10? Ja. Yes. Ich würde mal sagen jetzt 6%. What did she say? Yeah. Sorry. 6. And now it's 6%. It's 6% healed or okay. Also 6% geheilt oder 6? Do you have pain? Hast du noch Schmerzen oder keine mehr? Yes. She has pain. Du hast noch Schmerzen. Yes. How and what level? It was a 10 and now it's a 6. Okay, come on. Also es war eine 10 und jetzt ist es wie auf einer 6. Yeah. I sever my soul from it. I renounce it. Yeah. And I renounce witchcraft. And I renounce idolatry. I say I'm under grace. And not the law. I receive my healing now. Right now I break that sign. I cast out that witchcraft spirit right now in the name of Jesus right now. What level? 1 to 10. 3. Okay. Okay. Ready for the rest now? Now, Father, another rest in the name of Jesus. Right now. Are you going to take your muscle relaxers? Only magnesium? No pills. No pharmacia. Okay. Thank you, Father. In Jesus' name right now, I command that python, I judge that python, I command it to unwind. I command that python to unwind from her knee right now in the name of Jesus right now. Right now, right now, right now. She's taking 1 foot out of the other dark kingdom. And now I command that she have restitution and be rescued. And pull that python off of her knee in the name of Jesus now. Five times. Almost gone. Say again. Huh? Almost gone. Fast. Okay. Can I tell on you? Ask her if I can tell. Kann sie es erzählen? Yes. Yeah, I can. Yeah. Oh, good. Okay, das ist gut. Okay, so this was what the problem was. Thank you for letting me speak about it. Danke, dass ich das mitteilen darf. You're brave and awesome. Du bist mutig und wunderbar. So I, when I laid hands on her, als ich ihr die Hände aufgelegt habe, she had a 10 plus pain. Hatte sie 10 Schmerz auf einem Level von 10. Okay. Then it went down to a 6. Und dann ging es auf eine 6 runter. So I have to ask myself, why isn't it going down to 0? Also muss ich mich fragen, warum ist es nicht auf Null gegangen? So I asked the Holy Spirit to tell me. Also habe ich den Heiligen Geist gefragt, dass es mir sagt. And she, and he said she's halting between two opinions. Und er hat mir gesagt, sie ist zwischen zwei Meinungen hin und her gerissen. Remember, that's what Elijah said to the Israelites when he was up on the mountain taking on the idols of Baal and Asherah. He goes, quit halting between two opinions. Das hat auch Elia gesagt, als er auf dem Berg war und sie die halting between two opinions. Und hat er gesagt, ja, yeah, geht nicht zwischen zwei Meinungen hin und her. And then he said to the Israelites, will you worship God or Baal? Und hat er die Israeliten gefragt, werdet ihr Gott oder Baal anbeten? Well, I asked her what was going on. Und dann habe ich sie gefragt, was da vor sich and she geht. Said her husband is a shaman. Und sie hat gesagt, ihr Mann, Ehemann ist ein Sister. Her sister's a shaman. Also ihre Schwester ist ein Schamane. And because of the pressure her sister puts on her. Und wegen dem Druck, den ihre Schwester auf sie setzt. She sometimes takes part in the practices. Hat sie da Teil zum Teil dran. See that? Versteht ihr das? Okay, so oh gosh, okay. I'm so grateful to you. Ich bin so dankbar für dich. Did you prove that what the scriptures say is right? Weil du zeigst, dass das, was die Schrift sagt, wahr ist. Remember, idols cannot walk, they're crippling spirits. Wisst ihr, Götzen können nicht laufen, sie sind krüppelnde Geister. So you're praying, some people get healed right away in the glory. Manche Leute werden sofort in der Herrlichkeit geheilt. And it's awesome. Und das ist wunderbar. But some people don't. Aber bei manchen ist es nicht so. Because we all need to understand these precepts. Also weil wir alle diese Prinzipien verstehen müssen. About idolatry and witches and snakes and all über this other Götzen, crazy Hexen stuff. Götzen und Schlangen this, und all dieses verrückte Zeug. That this crazy American talks about. Über das diese verrückte Amerikanerin hier spricht. Hey. Hey. God bless you. Gott segne dich. You're awesome. Du bist wunderbar. See that? So she got rid of it. Their pain went down to like nothing. Und dann hat sie sich davon gelöst und dann ist der Schmerz wie ganz weggegangen. Remember this lesson when you pray for somebody that has pain in their body. Erinnere dich an diese Lektion, wenn du für jemanden betest, der Schmerzen in seinem Körper hat. Have them renounce the idolatry. Lass sie den Götzendienst sich davon lossagen. Have them renounce the witchcraft. Lass sie sich von Hexerei lossagen. And then I reached down and pulled that snake off her knee, and that's when she got healed. Und dann habe ich mich da runtergebückt und diese Schlange von ihrem Knie runtergerissen und das da wurde sie geheilt. I'm not trying to prove my point, but I guess I am. But remember what Jesus said, we got to take up serpents. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, wir sollen Schlangen aufheben. It means to remove anything that's attached to anything. Take up, remove them, because they're attached to anything. Your knee, your back, your neck, your arm. Wir müssen sie wegnehmen, wo auch immer sie sich festhalten. Your money. Von deinem Knie, von deinem Rücken, von deinem Geld. Are we learning? Lernt ihr da hier was? Yeah? Yeah? Okay. Okay. Okay, did anybody else have like less pain from the metal prayer? Yes, ma'am, you. Ist jemand, der yes. Noch auch weniger come Schmerzen up here, hat vom Metall? Ja, komm nach vorne. Give her a hand. I had an accident 13 years back. I slipped on ice. No metal, there was no operation. But the sacroiliac joints were... damaged. Okay, let him repeat first, okay? Okay, also da so war kein mit, da war ein Unfall. Bin auf Eis ausgerutscht. Auf Eis ausgerutscht, genau. Okay. Und jetzt fällt es mir auf Deutsch nicht ein. Die die Gelenke hinten, genau, Ischiosakralgelenke, zwei der Wirbel und eine Bandscheibe wurden beschädigt. Okay. Aber es wurde nie operiert, weil es von den Ärzten abgelehnt wurde. Es würde nur mehr Schaden anrichten. So, several joints were hurt in the back. Uh-huh. And the doctors didn't want to do surgery because they said it would only make it worse. Okay. I haven't been able to work properly since then. Sie konnte seitdem nicht mehr arbeiten. I've had horrible pain for years now. Und hatte schrecklichen Schmerz seit Jahren. Sorry. How's your pain now, Ronnie? Wie ist der It's Schmerz really jetzt? Low now. Es really ist wirklich low. Niedrig. Yeah, it happened. We were at like home. One. Like drei auf einer Skala von 1 bis 10. We were at home last night watching the. Gestern waren wir daheim und haben Livestream geschaut. And during the worship, suddenly the pain just went. Und im Lobpreis ist der Schmerz schon gegangen. But I can, the pain went, came a bit back today, but I haven't been able to do this kind of stressful. Or have such a stressful day as today with the driving and sitting here all the time because sitting is like the worst. Also der Schmerz ist ein bisschen zurückgekommen, aber früher konnte ich gar nicht so einen stressvollen Tag wie heute konnte ich sonst gar nicht durchstehen. And I can feel that it's not healed yet. It's cracking in the back. I can feel the. Aber ich kann spüren, dass es noch nicht ganz geheilt ist, weil es da noch knackt hinten. Do you see why though? Versteht ihr warum? Because she started to cry when she talked about all the trauma she went through from the accident. Weil sie hat angefangen zu weinen, als sie über das Trauma gesprochen hat vom Unfall. Das heißt, sie ist da noch verletzt. Ich möchte euch lernen über Wunder. Versteht ihr das? Also was muss ich tun? Also, lass uns anfangen. I command it. Now in the name of Jesus. Jesus. Now, I said, now, now, now in the name of Jesus. Now, now, now in the name of Jesus. Now, now, now in the name of Jesus. Now, now, now in the name of Jesus. Now. Hallelujah. Oh, oh yeah, keep moving. Keep moving. Keep moving. Getting better. Yes, there you go. Ooh, yes. And we're in the place. We're in the place. The command is wrong, so move in the place right now. Right now. Right now. Keep going. Yeah, lift up your knees. That's right. Do everything you can do. Thank you, Lord. Right now. Right now. Yeah? It's never been this good? Okay, so did you just say it's never been this good in 13 years? Sie hat gerade gesagt, es war noch nie so gut in den letzten 30 Jahren. Yes, in 13 Jahren. 30. 13. 13 Jahren. Okay, let's give God a praise, amen. Also lass Gott die Ehre geben. My goodness. Meine Güte. I hope we have time to preach. Ich hoffe, ich habe noch Zeit zu predigen. Okay. All right, so we are going to talk about communion tonight. Wir werden heute über das Abendmahl reden. I loved Pastor George's message this afternoon. Ich habe Pastor Georgs Botschaft heute Nachmittag, die hat mir gefallen. Tie it in with this preach. Und das werde ich mit dem, was ich jetzt predige, verbinden. And then Pastor's going to serve the elements to us. At the end of it, wird uns der Pastor ins Abendmahl führen. And we're going to expect for even more miracles. Und dann erwarten wir noch mehr Wunder. Amen. Okay, Amen. So let's talk about communion. Communion. Lass uns über das Abendmahl reden. You know, traditionally we take communion to wash us clean of our sins. Is one, right? One thing. Also to wash us clean when we're sin, we take the communion. Is that true? Traditionell nehmen wir auch das Abendmahl, um uns von unseren Sündigen zu reinigen. Ist das stimmt das? And we also take communion to heal our physical bodies. Yes, aber do you all agree with that? Wir nehmen auch das Abendmahl ein, um uns von unserem physischen Körpern heilen zu lassen. Okay. So we are going to talk about that, but und I also want to let you know. Aber ich möchte doch, dass ihr wisst. That communion also heals your soul. Aber dass das Abendmahl auch eure Seelen heilen kann. Yeah, I bet you didn't really know that. Ich denke mal, ihr wusstet das noch nicht. But it's true. Let me prove it to you. Aber das stimmt und lasst es mich euch beweisen. Okay, Matthew 26:27. In Matthäus 26, Vers 27. Jesus is distributing the Last Supper. Da verteilt Jesus das letzte Abendmahl. And he says, and the Bible says that he took the cup. Und in der Bibel heißt es, dass er den Becher genommen hat. He gave thanks. Er hat gedankt. He gave it to them, the disciples. Und er hat es den Jüngern gegeben. Told them to drink it. Und gesagt, sie sollen davon trinken. And says, this is the blood of the new covenant, which is poured out for the forgiveness of sins. Und dann hat er gesagt, das ist der Becher mit dem neuen Bund, der mit dem Blut, das vergossen wurde für eure Sünden. So Jesus was literally saying, this is my blood, I want you to take it in you. I want you to drink it because it's going to wash away your sin. Also Jesus hat buchstäblich gesagt, das ist mein Blut, ich möchte, dass ihr es trinkt, ihr möchte, dass ihr es aufnimmt. Do you know where sin lives? Wisst ihr, wo Sünde lebt? Sin lives in your soul. Sünde lebt in eurer Seele. It's your mind that sins. Es ist euer Verstand, der sündigt. It's your emotions that sin. Es sind eure Gefühle, die sündigen. It's the will, the choices you make that can be sinful. Es sind die Entscheidungen, die du triffst, die sündhaft sein können. Your soul is the source of sin. Deine Seele ist die Quelle von Sünde. Once your mind thinks something, then your body follows suit. Wenn dein Verstand etwas denkt, dann richtet sich dein Körper danach. The blood of Jesus not only cleanses you of sin. Das Blut Jesu reinigt dich nicht nur von Sünde. But when you drink it, sondern wenn du es trinkst, it washes your soul of sin. Dann reinigt es auch deine Seele von Sünde. How do I know? Woher weiß ich das? The word drink here in the Greek is pino. Das Wort trinken hier im Griechischen ist pino. This is what it means. Und das ist, was es bedeutet. To receive into the soul. In die Seele zu empfangen, which serves to refresh, nourish and strengthen it. Was dazu dient, es zu erfrischen, zu ernähren und zu stärken. Do you understand that when you drink the cup, versteht ihr, dass wenn ihr aus dem Becher trinkt, the blood of Jesus, ist das Blut Jesu, literally goes into your soul, das geht dann in deine Seele, into your mind, your will and your emotions, in deinen Verstand, in deinen Willen und deine Gefühle, and it causes you to be, this is a quote now, und es bewirkt, dass du, Zitat, refreshed, erfrischt wirst, nourished, ernährt wirst, and strengthened, und gestärkt wirst. That means that if your soul is feeling oppressed, das heißt, wenn deine Seele sich unterdrückt fühlt, because you've been through a lot of trauma, weil du durch viel Trauma gegangen bist, then when you drink the cup, dann ist es, wenn du aus dem Becher trinkst, your soul will go from being oppressed, dann wird deine Seele davon gehen, wo sie sich unterdrückt fühlt, depressed, oder depressiv fühlt, anxious, ängstlich, fearful, furchtsam, to refreshed, dazu, dass ihr erfrischt ist, to nourished, dass ihr ernährt ist. I don't know if you're getting this. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. The blood heals your soul. Das Blut heilt deine Seele. It says that when you drink it, you're refreshed, nourished and strengthened. Wenn du es trinkst, dann erfrischst du, ernährst du dich und wirst gestärkt. Meaning when you drink the cup, viele trinken den Becher. Suddenly your soul gets so healed, und dann wird deine Seele so geheilt, that you're strengthened against sin. Dass du gestärkt, stark bist gegen Sünde. You're like, I don't need to sin anymore. I'm not feeling it. Dann sagst du, ja, ich sündige nicht mehr. Ich fühle mich gar nicht danach. Because I'm now strengthened in my soul from drinking the cup of His blood. Weil ich jetzt gestärkt bin in meiner Seele, dadurch, dass ich vom Becher seines Blutes getrunken habe. Amen. That's why Jesus says this, watch. Und das sagt Jesus, schau zu. This is John 6 verse 35. Das ist Johannes 6 Vers 35. Jesus is teaching about taking communion in this chapter. Und Jesus lehrt sie da, das Abendmahl zu nehmen in diesem Kapitel. He's saying, eat my flesh. Er sagt, esst mein Fleisch. Drink my blood. Und trinkt mein Blut. And he says this, I am the bread of life. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. He that cometh to me shall never hunger. Der zu mir kommt, soll nicht mehr hungern. And he that believeth in me shall never thirst. Und wer an mich glaubt, soll nicht dursten. So he's saying, when you eat his flesh, which is the bread of life. Also wenn du sein Fleisch isst, was das Brot des Lebens ist. You come to him and you eat the bread. Du kommst zu ihm und du isst das Brot. You're never gonna hunger. Dann wirst du nicht mehr hungern. And you're never gonna thirst. Und du wirst nicht mehr Durst haben. What does this mean? Was bedeutet das? The word thirst here in the Greek. Das Wort Durst hier im Griechischen ist. Is the word disposo. Ist das Wort disposal. It means this. Es heißt. One who said to be thirsty. Jemand, der durstig ist. Who painfully wants and needs something. Der unter Schmerzen fühlt, dass er etwas braucht. That will make their soul feel refreshed and supported and strengthened. Dass seine Seele erfrischt und unterstützt. He's saying, "Hey, my people are thirsty." Er sagt, hey, mein Volk ist durstig. Their souls are so wounded that they desperately want something to make themselves feel better. Dass ihre Seelen sind so verwundet, dass sie verzweifelt nach etwas suchen, das sie besser fühlen lässt. He said, "Well, if you come to me." Aber wenn du zu mir kommst, and you eat my bread, und du mein Brot isst, my flesh, und mein Fleisch, you will never thirst, dann wirst du nicht mehr dursten. Because my bread and my blood will heal the pain in your soul. Weil mein Brot und mein Blut werden den Schmerz in deiner Seele heilen. When you start taking communion from this day on, wenn du von heute an Abendmahl nimmst, you need to not only ask the Lord to forgive your sin, dann musst du nicht nur den Herrn darum bitten, dass er deine Sünden vergibt und deinen Körper heilt, but you need to believe the truth, sondern du musst die Wahrheit glauben, dass wenn du vom Becher trinkst und sein Fleisch isst, your soul will be healed, dass deine Seele geheilt werden wird. Healed of all trauma, geheilt von allem Trauma, all von aller Enttäuschung, all depression, aller Depression, all offense, jedem Anstoß, all fear, jeder Furcht, all rejection, jeder Ablehnung, all abandonment, jedem Gefühl des Verlassenseins, because your soul will be refreshed, nourished and strengthened. Weil deine Seele wird erfrischt, ernährt und gestärkt. Communion is a soul healing power. Abendmahl ist die Seele heilende Kraft. Now let's talk about the old creation thinking. Und jetzt lass uns mal über das Denken der alten Schöpfung compared denken. To the new creation thinking. Im Vergleich zu dem Denken der neuen Schöpfung. And connect it to communion. Und das verbinden wir dann mit dem Abendmahl. There's a story in Numbers 21. Da gibt's eine Geschichte in 4. Mose 21. The Bible says this. This is a quote. Und da sagt die Bibel das. Das ist ein Zitat. That the people went through the desert by way of the Red Sea in the desert. Dass die das Volk ist durch das die Wüste gegangen durch das Rote Meer. And the Bible says this, that during the trip. Und die Bibel sagt, dass während dieser Reise. That the soul of the people was much discouraged because of the way. Dass die Seele von ihnen sehr enttäuscht war wegen diesem Weg. How many of you have let your soul get much discouraged during the journey of your life? Wie viele haben ihre Seele gehabt, dass ihre Seele sehr entmutigt war, während ihr durchs Leben gegangen seid? Come on. Kommt schon, hebt. I see it. Lass es mich sehen. Okay. So the soul of the people became much discouraged because of all the trials that they encountered in the desert. Also die Seele von dem Volk wurde entmutigt durch all die Herausforderungen, durch die sie gehen mussten. And it says in the next part, it says, then they began to, they began to speak against God and against Moses. Und dann heißt es, dass sie angefangen haben, gegen Gott und gegen Mose zu sprechen. Saying, why did you bring us out of Egypt into this desert? Dann haben sie gesagt, warum hast du uns aus Ägypten in diese Wüste gebracht? They were angry at God against Moses. Die waren wütend auf Gott und Mose. They said, why did you bring us here? Because there's neither bread nor water. Warum hast du uns hierher gebracht? Weil da ist weder Brot noch Wasser. And then they said, we loathe this manna that comes down every day. Und dann haben sie gesagt, ach, wir hassen dieses Manna, das jeden Tag kommt. And the next verse says this, and the Lord sent fiery serpents among the people and bit them, and many of them died. Und dann heißt es, der Herr hat Schlangen gesendet auf den dorthin und die haben sie gebissen und sie sind gestorben. See, when old creation thinking. This is old creation thinking. Also das ist Denken gemäß der alten Schöpfung. They're allowing the trials that they experience in their life to get them wounded in their soul. Also sie erlauben, dass die Herausforderungen, die sie in ihrem Leben haben, sie verwunden in ihrer Seele. And then out of that woundedness, they're allowing themselves to complain and speak against God and Moses. Und aus dieser Verwundetheit sprechen sie gegen Gott und beschweren sich. And you know what that got him? Und weißt du, wozu das geführt that hat? Got him bit by fiery snakes and many of them died. Das hat dazu geführt, dass sie von Schlangen gebissen wurden und viele gestorben sind. You have to stop. Du musst aufhören. Behaving in old creation thinking. Im Denken der alten Schöpfung weit unterwegs because zu sein. You have a choice. Weil du hast eine Entscheidung. You can take communion and get healed. Du kannst das Abendmahl nehmen und geheilt werden. Every time your soul gets much discouraged. Und jedes Mal wird deine Seele entmutigt. You can hold your mud. That's what we say in America. Hold your mud. In Amerika sagen wir, wenn du nicht schlecht redest, du hältst deinen Schlamm. You can choose not to speak out of your pain. Du kannst dich entscheiden, nicht aus deinem Schmerz heraus zu sprechen. The table und stattdessen zum Tisch zu rennen. And say, man, I'm hurting right now. Und sagen, mir geht's gerade richtig schlecht. But I know if I take this, aber ich weiß, wenn ich das einnehme, it's gonna heal all the wounds in my soul. Dann wird es all die Wunden in meiner Seele heilen. That came from me being much discouraged because of my journey. Die dadurch kam, dass ich so entmutigt war auf meinem Weg. And then I won't mouth off to God and Moses. Und dann werde ich nicht gegen Gott und Mose reden. See, oh gosh, you're being German again. Ihr seid wieder sehr deutsch. Y'all need to take communion and get healed of being German. Ihr müsst auch Abendmahl nehmen, um davon geheilt werden, deutsch zu sein. I'm kidding. Do you see this though? Aber seht ihr das? So they let themselves get wounded. Sie haben sich verwunden lassen. Then they let themselves speak, complain, und dann gossip. Haben sie zugelassen, dass sie sich beschwert haben, dass sie gelästert haben. And that opened them up to getting bit by snakes. Und das hat dazu geführt, dass sie von Schlangen gebissen wurden. Look, man, there's demonic serpents. We're supposed to trample them under our feet. Wisst ihr, das sind dämonische Schlangen und wir sollen sie eigentlich mit unseren Füßen zertreten. You can't trample a snake under your foot. Du kannst, if you have lost your authority through your mouth complaining. Du kannst eine Schlange, die unter deinen Füßen ist, nicht zertreten, wenn du deine Autorität verloren hast durch dein sich beschweren. Do you get it? Versteht ihr das? Now get this. They und said, jetzt versteht this is what they said to God and Moses. Und das haben sie zu Gott und Mose gesagt. Okay. Why did you take us out of Egypt? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Hello. Hallo. You were a slave. Hello. Ihr wart Sklaven. To bring us in this wilderness. Um uns in diese Wüste zu bringen. There's neither bread nor water. Das ist weder Brot noch Wasser. And here's the key phrase. Ready? Und hier ist die der Schlüsselsatz. And we loathe. And it says this. And our soul loathes this manna. Und dann heißt es da, und unsere Seele verabscheut dieses Manna. Big mistake. Großer Fehler. You know what they were saying? Wisst ihr, was sie gesagt haben? They were saying they loathed the body of Jesus Christ. Die haben gesagt, sie verabscheuen den Körper, den Leib Christi. If you don't believe me, just read 1 Corinthians 10. Wenn du mir nicht glaubst, dann lies einfach 1. Korinther 10. It says in the desert. Da heißt es in der Wüste. This is a quote. Das ist ein Zitat. They ate the spiritual food. Da aßen sie das geistliche Mahl. And drank the spiritual drink. Und tranken das geistliche Trinken. And they drank from the rock. Und sie haben aus dem Stein getrunken. And that rock was Christ. Aus dem Fels und der war Christus. They weren't just eating manna. Die haben nicht nur Manna gegessen. And drinking the water from the rock. Und haben das Wasser aus dem Fels getrunken. The supernatural manna that came down every day. Sondern dieses übernatürliche Manna, das jeden Tag kam. Was a foreshadowing of the living bread. War ein Vorschatten auf das lebendige Brot. It was a spiritual food. Es war geistliches Essen. That 1 Corinthians 10 talks about. Über das in 1. Korinther spricht. And we know that it's talking about Christ. It says, and they drank from the spiritual drink. Und wir wissen, dass es über Christus spricht. Also es heißt, sie tranken von dem geistlichen Trank. They drank from the rock. Sie haben von dem Fels getrunken. And that rock, capital R, was Christ. Und dieser Fels war Christus. So see, the manna and them drinking from the supernatural water that came out of the rock was them. Oh my God. Also das Manna und dass sie von diesem übernatürlichen Eat my Wasser flesh, aus dem Fels getrunken blood. I'm the living bread. Ess mein Fleisch, trink mein Blut, ich bin das lebendige Brot. But they are saying, my soul loatheth this manna. Und sie haben gesagt, meine Seele verabscheut dieses Manna. Big mistake. Großer Fehler. They were saying, no wonder God sent fiery snakes. Kein Wunder, dass Gott diese Schlangen geschickt hat. They were saying, I don't want to eat the flesh of Jesus Christ anymore. Die haben gesagt, ich möchte nicht mehr das Fleisch von Jesus Christus essen. They were loathing the very thing that could have healed their souls of the woundedness of the journey. Sie haben gerade das Ding verabscheut, was ihre Seele geheilt hätte von diesen Herausforderungen ihrer Reise. Remember, when you eat the flesh, you don't thirst anymore. When you drink the cup, your soul is refreshed, nourished, and strengthened. Wisst ihr, wenn ihr vom Brot isst, dann habt ihr diesen Durst nicht mehr. If they would not have rejected the manna, then they would have been healed in their soul of all the pain that came on them when they were much discouraged because of the way. Also, wenn sie dieses Manna nicht abgelehnt hätten, dann wären sie von all diesen Verwundungen, die sie auf dem Weg bekommen hatten, geheilt worden in ihrer Seele. This is old creation thinking. Das ist Gedenken gemäß der alten Schöpfung. Okay. Okay. You guys are fun to tease. Amen. Es macht Spaß, euch ein bisschen zu ärgern. Notice what they had to. Then they had to repent, which was the right thing to do. Und dann mussten sie Buße tun, und das war auch richtig. And then God told Moses to build a bronze serpent. Und dann hat Gott Moses gesagt, dass er diese eine Schlange bauen soll. And it says, whoever looked at it. Und dann heißt es, wer auch immer auf sie geschaut hat, expectantly and attentively, erwartend und aufmerksam, would get healed. Wurde geheilt. You know what? That was Christ up on the cross. You know that, right? Das war Christus am Kreuz, wisst ihr? Just as Moses lifted up the serpent in the desert. Wie Mose diese Schlange in der Wüste aufgerichtet hat. So much the Son of Man be lifted up. So wurde auch der Menschensohn aufgerichtet. So basically, God was saying this. Also Gott hat das gesagt. So, your soul loathes the manna. Also eure Seelen verabscheuen das Manna. Well, if you won't eat it, also wenn ihr es nicht esst, I'm gonna make you look at it. Dann werde ich dafür sorgen, dass ihr das anschaut. I'm gonna make you look at the bread of life on that pole. Dann werdet ihr auf das Brot des Lebens anschauen. Because his flesh is being torn for you. Weil sein Fleisch wird gequält für euch. So you don't want to eat it, you're gonna look at it. Also ihr wollt es nicht essen, dann schaut es an. That's the only way to get your soul healed. Weil der einzige Weg, wie deine Seele geheilt werden kann. And that's the only way to stop you from dying from a snake attack. Und das ist der einzige Weg, wie ihr von diesen Attacken der Schlangen geheilt werden könnt. I think Pastor George gets a much more enthusiastic clap than I do. Ich glaube, Pastor Georg bekommt einen sehr viel mehr Klatschen als ich. Look at new creation thinking. Ready? Aber jetzt gehen wir zu dem Denken gemäß der neuen Schöpfung. Connected to communion and snakes. Und das verbinden wir mit Abendmahl und Schlangen. Okay, this story is about Paul and he's in a shipwreck. Und hier geht's um Paulus, als er Schiffbruch erlitten hat. This is in Acts 27. Das ist in Apostelgeschichte 27. He's in the boat. He's on his way to prison. Er ist auf dem Boot und auf dem Weg ins Gefängnis. Okay. Sorry, just a little shout out to my prison peeps. Das war jetzt nur einfach. Yeah. Now this is a big storm. Also das ist ein großer Sturm. It says it was the level of a typhoon. Es heißt, es war auf einer Ebene von einem Typhoon. I'm just going to skim through the scriptures. Ready? Ich gehe jetzt einfach durch diese Schriftstellen. It was the level of a typhoon. Es war auf der Ebene von so einem Typhoon. It came bursting down from the island. Es kam runter von der Insel. They had to undergird the ship with ropes to hold the ship together. Die mussten das Schiff mit Seilen zusammenbinden, damit es noch hält. It says they were being dangerously tossed by the violence of the storm. Und sie wurden gefährlich umhergerissen von diesem Sturm. They had to throw all their freight overboard, which is all their money. Die mussten all die Fracht über Bord werfen, was all ihr Geld war. And it says that they even had to throw out all the ship's equipment and the furniture, so they lost everything, even the furniture that they were resting on, sleeping on. Also sie mussten auch all die Möbel und alles rauswerfen, auch da, worauf sie geschlafen haben. And they said when they saw neither sun nor stars for many days, the tempest, that they finally gave up hope of even being saved. Und dann, als sie tagelang da umhergetrieben sind, haben sie schon die Hoffnung aufgegeben, dass sie überhaupt gerettet werden können. Then to top off matters, und dann, Paul, um die Dinge noch schlimmer zu machen, the ship gets wedged on a reef, landet das Schiff geht gegen so eine Klippe. It totally breaks apart. Es zerbricht. Paul has to swim to the island, Malta. Und Paul muss zu der Insel schwimmen, Malta. And it's raining, so he picks up a bundle of sticks. Also es regnet und er nimmt dann einfach ein bisschen Feuerholz. Doesn't realize he's picked up a snake in the bundle. Und weil er merkt gar nicht, dass er da eine Schlange mit aufgehoben hat. Throws it on the fire. Schmeißt es ins Feuer. And the snake comes out and bites him. Und dann kommt die Schlange okay, und beißt ihn. Like, wow. Und jetzt kommt one thing wow. After another after kommt, another, right? Kommt eine Sache zur anderen, richtig? But Paul manages to shake the snake off and he's left completely unharmed. Und Paulus schüttelt die Schlange einfach ab und es passiert ihm nichts. How is that possible? Wie geht das? Even the natives thought he was going to die. Sogar die Ureinwohner dachten, er wird sterben. Because they all knew how poisonous this viper was. Weil sie alle wussten, wie giftig die Schlangen so, sind. So how did he do that? Also wie hat er das gemacht? How did he shake off the snake and be unaffected? Wie hat er die Schlange abgeschüttelt, ohne dass es einen Einfluss auf ihn hatte? He took communion on the boat. Er hat auf dem Boot das Abendmahl eingenommen. He took communion on the boat. Er hat das Abendmahl eingenommen. Okay, I'll prove it. Ready? Ich werde es euch beweisen. It says this. This is Paul talking. Das heißt, es der, to everybody Paul, on the boat. Paulus zu jedem auf dem Boot. After all those things happened. Nachdem all diese Dinge passiert sind. He says, "Look, I want you to take some food." Und er sagt, ich möchte, dass ihr Nahrung nimmt. Because not a hair on your head is going to perish. Weil kein Haar auf eurem Kopf wird zugrunde gehen. And then it says this. Having said these words, als er diese Worte gesagt hatte, Paul took the bread, hat Paulus das Brot genommen, and giving thanks to God, und Gott gedankt, he broke it, hat er es gebrochen, and began to eat, und hat angefangen zu essen. Now you look up the word bread in there in the Greek. Und wenn ihr das Wort Brot da im Griechischen nachschlagt, it means the bread broken at the Lord's Supper. Dann heißt das das Brot, das beim letzten Abendmahl gebrochen wurde. When you look at the word broke there, he broke the bread. Wenn ihr das Wort, das da steht für, also das Wort gebrochen. In the Greek it means to break the bread at the Lord's Supper. Und im Griechischen heißt es das Brot zu brechen wie am letzten Abendmahl. He took communion. Er hat das Abendmahl eingenommen auf dem Boot. Now this is new creation thinking. Und das ist jetzt Denken gemäß der neuen Schöpfung. You know why? Wisst ihr warum? Because think about it. Denk mal drüber nach. He went through some massive trauma. Er ist durch einiges an Trauma gegangen. If he had not been healed in his soul of all that trauma he went through. Wenn in seiner Seele nicht von all den Traumata, durch die er gehen musste, geheilt worden wäre. When he got bit by the snake, he would have died. Dann wäre er gestorben, als er von der Schlange gebissen wurde. Just like the people in Numbers 21. Wie die Menschen in 4. Mose. Remember, the big difference is, aber der große Unterschied ist, they went through massive trauma. Die sind durch massive Trauma gegangen. He went through massive trauma. Und er ist durch massives Trauma gegangen. They let their souls get much discouraged. Sie haben ihre Seelen entmutigt werden lassen. He didn't. Er nicht. They complained out of their wounded souls. Sie haben aus ihren verletzten Seelen sich oh beschwert. God and Moses, you took us out of Egypt. Ah, Gott und Mose, du hast uns aus Ägypten rausgeholt. Do you hear Paul complaining? Hörst du, wie Paulus sich beschwert? Did you hear him say, man, this storm is unreal, man, oh my God. Hörst du, wie er sagt, oh, dieser Sturm, der ist echt was anderes, oh nein. Man, the tide was like a typhoon. Das war wie ein Typhoon. Man, we had to wrap ropes around the boat to keep it together. Wir mussten Seile um das Boot wickeln, da um es zusammenzuhalten. Man, we threw all the freight overboard, so all the money is gone. Wir haben all unsere Fracht über Bord geworfen, all unser Geld ist weg. Oh my God, and you know what else? We had to throw over the furniture. Und wir mussten auch unser so I don't even have a place to sit and rest or a place to sleep. Ich hatte nicht mal was, wo ich mich hinsetzen konnte oder wo ich schlafen konnte. Oh Gott, was tust du nur? He doesn't even say, man, after 14 days of not seeing daylight, all hope is lost. Und er sagt nicht mal, oh, nach 14 Tagen, wo ich kein Tageslicht gesehen habe, oh, alle Hoffnung ist verloren. No, he didn't do that. Nein, das hat er nicht gemacht. He didn't do anything the peeps in the old creation thinking of Numbers 21 did. Er hat nichts getan von dem, was die Menschen im Alten Testament said he did exactly what he needed to do. Er hat genau das getan, was er tun musste. This is new creation thinking. Das ist Denken gemäß dem neuen, der neuen Schöpfung. Now look, I'm not making fun of anybody. I know people been through hell. Ich mache mich über niemanden lustig. Ich weiß, dass viele Leute durch die Hölle gegangen sind. You have to learn to recognize. Du musst lernen zu erkennen. When your soul has become wounded by massive trauma. Wenn deine Seele durch massives Trauma verletzt wird. Instead of submitting to it and agreeing to it. Aber statt dass du dich dem unterordnest und damit and übereinstimmst thinking about it, und darüber nachdenkst and talking about it, und darüber sprichst and accusing people of doing stuff, und Leute beschuldigst, dass sie Dinge tun. You did this to me, you did that to me. Oh, du hast mir das angetan und du hast holding mir das angetan. Holding on to offense and unforgiveness and bitterness. Anstoß und Unvergebenheit festhältst. You need to be like the Paul, who was a new creationist. Musst du sein wie Paulus, der he's the one that wrote all those cool scriptures that Pastor preached today. Er hat all diese Schriftstellen geschrieben, über die Paul, Pastor Georg heute gepredigt hat. And you need to take this. Oh you need to take this. Und du musst das nehmen. Because when you eat his bread, you will not thirst anymore. Weil wenn du sein when you drink Brot isst, the cup of his dürsten. Blood. Und wenn du von dem Becher seines Blutes trinkst, your soul will be refreshed, nourished and strengthened. Wird deine Seele erfrischt, ernährt und gestärkt. And then when a snake bites you, und dann, wenn die Schlange dich beißt, be like, dann wirst du sagen, ja, ciao. You will shake that sucker off, and you will be left unharmed. Du wirst sie einfach abschütteln und es wird dir nichts anhaben. Because there'll be no opening in your soul for that snake venom to land, baby. Weil da wird keine Öffnung in deiner Seele sein, wo dieses Schlangengift landen könnte. Did you say baby at the end? No. Oh, ich habe nicht baby gesagt. Do it again, ready? Because there'll be no place for that snake venom to land in your soul. Baby. Also da wird kein Platz in deiner Seele sein, wo dieses Schlangengift landen kann, Baby. Repeat every word I say. Ich muss jedes Wort wiederholen. From now on. Von jetzt an. They would laugh a lot more if you did that. Sie würden viel mehr lachen, wenn ich das machen würde. And not only that. Und nicht nur das. But Paul went on to bring a revival to the island. Paul hat dann Erweckung auf die Insel gebracht. He started praying for all the snake-infected people on that island, and they all got healed. Er hat für all die Menschen, die von Schlangen angefasst wurden, dort gebetet und sie wurden alle geheilt. You can't take snakes off of people. Du kannst Schlangen nicht von Leuten wegnehmen. If you got them on you. Wenn du sie auf dir selber hast. You gotta get your soul healed with this. Du musst deine Seele geheilt werden lassen dadurch. And then you won't have anything in you that's in common with that serpent. You can pull it off of somebody. Dann, weil dann hast du nichts gemein mit diesen Schlangen und dann kannst du es von anderen wegnehmen. Do you get what I'm throwing down? You catch it? You catch what I'm throwing down? Versteht ihr, was ich hier sage? All right. Okay, now we're gonna talk about the body and then how communion heals the body. And I want to bring a new perspective. Also wir werden jetzt über den Leib sprechen und dann möchte ich eine neue Perspektive geben. And he's going to administer. Und dann wird der Pastor kommen und uns im Abendmahl dienen. So Jesus said in John 6. Jesus sagt in Johannes 6. I am the bread of life that gives life the living bread. Ich bin das Brot des Lebens, das Leben gibt. So when you eat his flesh, by his stripes you are healed. So, wenn du sein Fleisch isst, durch seine Striemen bist du geheilt. You receive literally life into your physical body. Du empfängst buchstäblich Leben in deinen physischen Körper. Now let's push the envelope a little bit. Und jetzt lass das noch mal ein bisschen weiter sehen. Jesus also said this in John 6:50. Jesus sagt es auch in Johannes 6, Vers 50. This is the bread. Das ist das Brot. That comes down from heaven. Das vom Himmel kommt. Anyone that eats of it. Jeder, der davon isst. Will never die. Wird nicht sterben. Okay, let's take it on the first level. Also lass es auf der ersten Ebene nehmen. Paul ate this on the boat. Paulus hat es auf dem Boot gegessen. And when the venomous viper bit him, he didn't die. Als die giftige Schlange ihn gebissen hat, da ist er nicht gestorben. And in Genesis 3. Und in 1. Mose 3. Where the serpent beguiles Eve. Als die Schlange Eva verführt. They eat. Essen sie. They fall into sin. Sie fallen in Sünde. They lose their immortality. Sie verlieren ihre Unsterblichkeit. Das Urteil. Against the serpent. Gegen die Schlange. Was one is coming, the seed of the woman. Dass einer kommen wird aus dem Samen der Frau, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Where did that crushing take place? Wann hat das stattgefunden? Hier. Oh, baby. Oh, baby. At the cross. Am Kreuz. And when we do this in remembrance of him, und wenn wir das in Erinnerung an ihn tun, it crushes that serpent. Dann zertritt das der Schlange den Kopf, die unsere Unsterblichkeit geraubt hat. And then Jesus gives us 2 Timothy 1:10. Und dann gibt uns Jesus 2. Timotheus 1, Vers 10. Er hat Tod zunichte gemacht. He makes it of no effect. Er nimmt jede Auswirkung des and Todes. He gives us life and immortality. Und er gibt uns Leben und Unsterblichkeit. All right. Okay. Okay, I lied. Here's the last one. Also das jetzt sage ich jetzt noch. I got to get a recording of him saying, "Oh baby." Sie muss eine Aufnahme von mir nehmen, wie ich "Oh baby" sage. Where's the wife? Where's your wife at? Wo ist meine Frau? Where's she at? She's. Is she here? Where's she? She's in the studio. Upstairs. Oh, she's. Yeah. You can say that to her tonight. Oh baby. Das kann ich heute Abend zu ihr sagen. Okay, now look. Here's Paul, the guy that took the communion on the boat, right? Also hier ist Paulus, der Abendmahl auf dem Boot genommen hat. He taught about communion too, right? Er hat auch über Abendmahl gepredigt. Now, do you remember the story of Eutychus? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Eutychus? Eutychus. It said that Paul's preaching. Also Paulus hat gepredigt und hat die ganze Nacht gepredigt. And Eutychus is this young man. Und Eutychus ist dieser junge Mann, er schläft ein. Memory falls asleep and then he falls out the window and he dies. Er schläft ein und fällt aus dem Fenster und stirbt. And then Paul resurrects him from the dead. Und Paulus weckt ihn wieder aus von den Toten. You ever ask yourself, hast du dich schon mal gefragt, how is it that Paul could preach all night without getting tired? Wie konnte Paulus die ganze Nacht predigen, ohne müde zu werden? You ever ask yourself, hast du dich mal gefragt, how did Paul have so much life in him? Wie hatte Paulus so viel Leben that in he could sich, hug Eutychus's dead body? Dass er seinen toten Körper umarmen konnte und ihn wieder zum Leben bringen konnte. It's because he was a communion-taking fool. Weil er ihm ein Trottel war, der Abendmahl eingenommen hat. Don't believe me, I'm going to read it. Ready? Glaubt ihr mir nicht? Ich werde es lesen. Acts 20. Apostelgeschichte 20. On the first day of the week, we were assembled together. Am ersten Tag in der Woche waren wir zusammen versammelt. To break bread, the Lord's Supper. Um das Brot zu brechen, als Abendmahl. So they're all gathered together to do what? Also sind alle zusammen, um was zu tun? Das hier. What we're doing right now. Was wir jetzt machen werden. They're all gathered together to take communion. Wir werden alle uns zusammenkommen, das Abendmahl einzunehmen. And said, Paul discoursed with them. Paulus hat mit ihnen gesprochen. Intending to leave the next morning. Und beabsichtigte, am nächsten Morgen zu gehen. He kept on with his message until midnight. Und er hat mit seiner Botschaft vorangegangen bis mitten in die Nacht. Homie was preaching like all night long, nonstop. Also er hat die ganze Nacht zu ihnen gepredigt. After they did what? Gathered together to. Nachdem sie was gemacht haben, sie sind zusammengekommen, um break the bread of life. Das Brot des Lebens zu brechen. Now there was numerous lights in the upper room. Und da waren jetzt zahlreiche Lichter in dem Obergemach. And there was a young man named Eutychus sitting in the window. Und da war ein junger Mann namens Eutychus. He bore down with deep sleep as Paul kept talking on and on. Und er ist in einen tiefen Schlaf gefallen, als Paulus immer mehr weitergesprochen hat. Now I want you to notice something. It says that there was a young man. Das heißt, da war ein junger Mann. Young man named Eutychus. Ein junger Mann namens Eutychus. And he's in the window going. Und er ist am Fenster und. But the old guy, Paul, aber der alte Mann, Paulus, is talking on and on. Der spricht und spricht and und on spricht and on. Und spricht. Why? Warum? Why is the young guy got no stamina, but the old guy has stamina? Warum hat der junge Mann kein Durchhaltevermögen, aber der alte schon? The bread of life, baby. Das Brot des Lebens, baby. The bread of life. Das Brot des Lebens. You ready? Says and he's completely overcome by sleep. Und dann wird er komplett übermannt vom Schlaf. He falls down from the third story. Und dann fällt er aus dem dritten Stock. And was picked up dead. Und wurde tot vorgefunden. But Paul went down. Aber Paulus ist runtergegangen. Bent over him. Hat sich über ihn gebeugt. Embraced him. Ihn umarmt. Saying, "Life is within him." Und gesagt, Leben ist in ihm. When Paul had gone back up, okay, so he goes down. Also er geht nach unten. So full of life. Gott ist so voll. Paulus ist so voll von Leben. That when he embraces Eutychus, dass als er ihn den Eutychus umarmt, it's like the shadow of Peter. Ist es wie der Schatten von Petrus. It's a transference of anointing. Es ist ein Transfer von Salbung. The life that was in Paul. Das Leben, das in Paulus war. From constantly eating the bread of life, davon, dass er konstant das Brot des Lebens gegessen hat, was transferred to Eutychus, wurde transferiert zu and he's Eutychus, resurrected from the dead. Und er ist aufersteht aus den Toten. Fill me up, God. Füll mich, Gott. It makes me want to go. Das bringt mich dazu, dass ich hier so machen möchte. Baby. Baby. Then it says this. So he hugs him and life comes back into him. Also er umarmt ihn und das Leben kommt zurück zu ihm. Then it says this. Und dann heißt es, when Paul had gone back upstairs, als Paulus wieder die Treppe hochgegangen ist, he broke bread and ate with them again. Hat er das Brot gebrochen und wieder mit ihnen gegessen. It's like, okay. Also I'm so full of life from eating and drinking the body and blood of Jesus. Ich bin so voller Leben vom Essen und Trinken des Brotes von Jesus. Ich weck jetzt aus den Toten. Diesen Mann, der drei Stöcke runtergefallen ist. He probably had a broken neck. Der hat vielleicht einen gebrochenen and his Nacken. Neck snapped into place. Und sein Nacken ist wieder reingesprungen. So now Paul is empty. Also jetzt ist Paulus leer. Gave what he had. Er hat gegeben, was er hatte. So what does he do? Also was macht er? Goes back upstairs and does it again. Er geht wieder nach baby. Oben und macht es nochmal, Baby. Oh man. Now look at this. Last part. Last also jetzt part. Schaut euch das an, der letzte Teil. And Paul, and after that, after he'd taken communion again, und nachdem, also nachdem er wieder das Abendmahl genommen hat, he talked confidentially. He talked confidentially and communed with them for a considerable time more. Hat er mit ihnen im Vertrauen gesprochen und Gemeinschaft gehabt für noch sehr viel Zeit? Until daybreak, in fact. Bis zum Tagesanbruch. Which is when he departed. Und ist dann gegangen. Abgereist. Homie was up all night. Also Paulus war die ganze Nacht wach, hat eine Botschaft gepredigt, resurrected a dead guy, hat einen Toten aufgeweckt and was not even tired, und war nicht mal müde, talked till daybreak, hat bis Tagesanbruch gepredigt which means he didn't go home and go to sleep. Also das heißt nicht, er ist nicht nach Hause gegangen und hat sich schlafen gelegt. To the next town. Er ist in die nächste Stadt gegangen. How? Wie? Baby, man. Baby. Come on. All right, Pastor, okay. Come on. Also, Pastor. Wow. Wow, baby. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, mein Glaube ist noch nie so stark aufgebaut worden fürs Abendmahl, oder? Also, oder? Also ich meine, jetzt du lächst doch schon geradezu danach, diesen Becher zu nehmen, oder? Okay, komm, ich will dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Komm, schnapp dir den Becher. You get one? Yeah, all right, that's yours. Okay. Joshua? Okay. Ich brauche noch einen. Irina, gibst du mir noch einen? Ich brauche noch einen Becher. Okay. Danke. Halleluja. Woo. Wow, that was awesome. Halleluja. Gewaltig. Wow, wow, wow, wow, wow. Du weißt nicht, was heute Abend noch alles passiert, oder? Und Toten auferwecken vielleicht und noch ein paar Stunden reden. Morgen bei Tagesanbruch machen wir weiter mit dem nächsten Gottesdienst, okay? Sonntag machen wir nochmal den Tag durch, oder? Yes! Amen! They want to have you go even Sunday the whole day, you know? Oh! Yeah, here, baby. Dann Sonntagabend, ne? Sonntagabend machen wir weiter, oder? Sonntagabend. Vielleicht Sonntagnachmittag nochmal Abendmahl nehmen zwischendurch, oder? Okay? Dann Sonntagabend nochmal Gottesdienst, ja? Vielleicht so bis Mitternacht. Amen. Ja. Montag geht's weiter. Halleluja. Seid ihr bereit? Also ich muss euch warnen jetzt nach der Predigt. Ich meine, da kann alles passieren, wenn du jetzt Abendmahl nimmst. Ja? Also, nach dem, was du jetzt gehört hast, wie von euch kennen Asterix und Obelix? Magic drink. They have a magic drink to get supernatural strength. Und bei, wie von euch wissen, wie es bei Asterix ist, wenn er diesen Zaubertrank nimmt? Ne? Dann macht er so. Und dann erzählt er so. Und dann. Pow! Okay? Und dann Römer hier, Römer da. Bum, bum, bum. Zack, alles hier in die Luft. Baum ausreißen. Okay, weiter geht's. Wildschwein jagen, 4 Wildschweine essen. Weiter Baum ausreißen. Auf die Reise. Ab geht's. Also. Ich meine, so ungefähr müsste jetzt das Level deines Glaubens sein, was passiert, wenn du jetzt das Abendmahl einnimmst, okay? Halleluja. Okay, also öffne mal den ersten Deckel. Halleluja. Yeah. Ja. Manche brauchen wirklich noch ein bisschen frische Kraft, sie kriegen noch nicht mal den Deckel auf momentan. Das wird sich jetzt ändern, pass auf. Halleluja. Hier ist der Leib Christi. Jesus hat das Wort Gottes, sagt Lukas 22, Vers 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib. Das ist eine Aussage des Glaubens. Sagst, dies ist mein Leib, hat er gesagt, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. In diesem zerbrochenen Leib von Jesus ist die komplette Heilung für jede Situation in deinem Körper, für alles, was irgendwo in deinem Körper nicht in der Ordnung Gottes ist. Jesu Leib wurde in jeder Hinsicht gebrochen. Durch seine Wunden, durch jede einzelne dieser Wunden, wurde dir Heilung. Egal, ob deine Krankheit Krebs heißt oder ob diese Diabetes heißt, egal, ob du Rückenschmerzen hast oder Kopfschmerzen oder was auch immer. All diese Dinge waren in seinen Striemen drin. Amen. Halleluja. Das heißt, was immer noch in deinem Körper ist, denk an Asterix, du nimmst es und bumm, von innen nach außen. Halleluja. Das Leben, ja, das Brot des Lebens. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du dein Leib gegeben hast, Herr. Wir nehmen diesen Leib, Herr, und mit diesem Leib nehmen wir das volle Leben, Herr, für unseren Leib, Herr. Und alles, was in unserem Leib noch zerbrochen ist, alles, was in unserem Leib noch außerhalb der göttlichen Ordnung ist, kommt jetzt in göttliche Ordnung. Alles, was durch Alterung, Abnutzung in irgendeiner Weise die Zeichen des Todes trägt, kommt jetzt ins Leben. Leben im Überfluss. Ewiges Leben. Halleluja. Unsterblichkeit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lasst es uns gemeinsam essen. Halleluja. Ich kann gerade sagen, bei manchen ist es so, du hattest Herzprobleme, dein Herz hat nicht richtig funktioniert, aber jetzt ist es so, wie wenn dein Herz wie so einen Schucker kriegen würde, einen neuen Lebensschucker, der wirklich diesen Rhythmus wieder in die göttliche Ordnung bringt. Vielleicht hattest du einen Herzschrittmacher, um dein Herz in Ordnung zu halten. Weißt du, jetzt kommt dieser göttliche Herzschrittmacher. Halleluja. Danke, Jesus. Oi, oi, oi, oi, oi. Shabbat. Halleluja. Jetzt bist du schon voller Kraft, um die zweite Folie zu öffnen. Es geht schon viel besser. Huh? Halleluja. Und jetzt pass auf, du hast gehört heute Abend von Katie. Mit diesem Blut hat Jesus dir nicht nur Reinigung von Sünden erkauft, sondern auch komplette Ganzheit deiner Seele. Oh, fängt es hier schon an zu tropfen. Ja. Bei mir fließt schon über, Halleluja. Mein Becher fließt über, Halleluja. Preist den Herrn. Komplette Ganzheit für deine Seele. Glory. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein vergossenes Blut, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du unsere Sünde weggewaschen hast durch dein Blut, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du alles, was uns von Gott getrennt hat, damit weggenommen hast. Und damit hast du die Voraussetzung dafür geschaffen, Herr, dass jedes Trauma, jede Wunde unserer Seele geheilt ist in dem Moment, wo wir im Glauben dein Blut zu uns nehmen, Herr. Wir nehmen komplette und hundertprozentige Heilung für unsere Seele jetzt in Anspruch. Komplette Heilheit, komplette Stärke. Jedes Trauma, auch jede Enttäuschung, ich kann das noch sehen, irgendwie ist wie noch teilweise auch geistliche Enttäuschung. Bei manchen ist noch sowas da wie so eine geistliche Enttäuschung von Gott, irgendwie, dass Dinge nicht so gekommen sind, wie du vielleicht dachtest. Oder wo du dachtest, Gott macht es so, aber es ist nicht so passiert. Aber Gott bricht jetzt diese Enttäuschung von deiner Seele weg. Jede Form von Enttäuschung. Halleluja. Die Seele ist frei und los. Frei und los. Gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Jesus hat gesagt, ebenso auch den Kelch. Nach dem Mahl nahm er und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Dieser Kelch ist der neue Bund. In dem Moment, wo du das im Glauben in dich aufnimmst, nimmst du all die Segnungen des neuen Bundes in dir auf. Du nimmst den kompletten, was Katie gesagt hat, vom Tod ins Leben. Du tauschst den Tod gegen das Leben. In jeder Hinsicht. Geistlich, seelisch und körperlich. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Wir trinken dein Blut im Glauben. Amen. Amen. Lass uns trinken. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Do you have anything that the Lord is showing you that he's doing right now? Oh, Lord God. What a holy moment. Was für ein heiliger Moment. Now I break the final pieces of trauma off yes. your soul. Amen. Jetzt breche ich die letzten Stücke von Trauma über euren Seelen. I pull every tree of trauma out of your mind. Ich ziehe jeden Baum des Traumas aus deinem Verstand. Your will, aus deinem Willen. Out of your emotions. Aus deinen Emotionen. I decree over you. Ich erkläre über dir. That trauma is being destroyed by the flow of his crimson tide. Das Trauma zerstört wird durch den Fluss seiner Blut. So now you can be free to prosper and be in health. Und jetzt kannst du gut gehen in Gesundheit. Even as your soul prospers. Wie es auch deiner Seele gut geht. I want you to make a declaration. Say, I break. Ich möchte, dass ihr erklärt, ich breche. Every remaining agreement, jede Übereinstimmung, with the trauma of the past, Mit den Traumas der Vergangenheit. My soul is no longer discouraged. Meine Seele ist nicht mehr länger entmutigt. Because of the trials of the way. Wegen den Herausforderungen auf dem Weg. Wegen den Herausforderungen. I am not old creation. Ich bin nicht die alte Schöpfung. I am new creation. Ich bin die neue Schöpfung. And from this moment on. Und von heute an. In the midst of every storm. Inmitten von jedem Sturm. I will not be wounded or start complaining. Werde ich nicht verwundet sein oder mich beschweren. I will run to the cup and the body of Christ and be healed. Ich renne zum Becher und zum Brot Christi und ich werde geheilt. And no snake will ever be able to bite me. Und keine Schlange wird je fähig sein, mich zu beißen. I will shake it off and be left unharmed. Und ich werde es abschütteln und es wird mir nichts antun. And God will use me for revival. Und Gott wird mich benutzen für Erweckung. Like he used Paul. Yes. Yes. Hallelujah. Jesus. Somebody have swelling of feet. That swelling is going down right now. Füße und diese the pain in your geht arches is leaving right now. Und der Schmerz verschwindet right gerade now. Jetzt. Ankles right now. Right now the ankles are being healed right now. Sprunggelenk wird geheilt. Right now in the name of Jesus. Right jetzt now. Im Namen Jesus. I command strength into your legs, your muscles to grow and not atrophy. Beinen und deinen Muskeln. Anymore in the name of Jesus. Name Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ich sehe im Geist, wie es noch einige hier gibt und es ist so, wie wenn in deiner Seele das noch drin hängt, dass der Arzt gesagt hat, in Bezug auf eine bestimmte Krankheit, das ist unheilbar. Egal, ob jetzt das Krebs oder Diabetes oder was auch immer das sein mag. Es mag etwas sein, was nicht direkt zum Tod führt, aber trotzdem ist es so, dass es deinen Körper belastet und es immer noch du hast dich schon entschieden, Gott zu glauben, aber es ist so, wie wenn noch dieser Rest, einfach dieser Gedanken in deinem Kopf ist, wie das so im Hintergrund ist. Es ist unheilbar. Und gerade jetzt empfinde ich, dass der Heilige Geist dich wirklich ermutigt, diesen letzten Rest von diesem Unheilbar, was noch in deinen Gedanken ist, wirklich wegzuschütteln in Jesu Namen und dich da drauf zu stellen, wirklich uneingeschränkt und ohne Reserviertheit da drauf zu stellen und zu sagen, durch seine Wunden bin ich geheilt. Halleluja. Halleluja. Halleluja, wen betrifft es? Bei wem ist es? Streck einfach deine Hände aus, ja? Wo das noch drin hängt, einfach dieses Unheilbar. In Jesu Namen. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus breche ich jetzt dieses Gedankenbombardement. Ich breche es in diesen Verstand, ich breche es in diesen Gefühlen, ich breche es in diesen Seelen. Wo der Arzt gesagt hat, das geht nicht, das ist unmöglich. Und du hast zwar gesagt, jawohl, ich glaube Gott, Gott kann noch mehr tun, aber es ist noch nicht so, dass du es völlig von dir abgeschüttelt hättest und gesagt hättest, nein, nicht bei mir kommt es nicht. Ich bin geheilt, ich weiß es und es wird sich manifestieren. Ja, es beginnt sich jetzt zu manifestieren in dem Namen Jesus. Vater, ich setze diese kostbaren Söhne und Töchter frei von diesen Lügen des Feindes und ich sage jetzt, ich proklamiere über ihnen in dem Namen Jesus das Wort Gottes, das sagt, durch seine Wunden bist du geheilt worden. Halleluja, Halleluja. In Jesu Namen, sprich mir mal nach und sag in dem Namen Jesus, ich löse mich von diesem Gedanken, dass es unmöglich ist, geheilt zu werden von dieser Sache. Ich entscheide mich, diesen Fluch jetzt zu zerbrechen. Ich trete darauf. Ich trete auf jede Schlange und jeden Skorpion, dass mich noch touchen will mit diesem Gedanken. Und ich schleudere es zu Boden. Ich schüttle es ab. Durch seine Wunden bin ich geheilt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. And for anyone that has- hat jemand eine Blasenentzündung. Or a reoccurring infection. Oder eine wiederkehrende Entzündung. Right now, I speak to that right now. Ich spreche da rein in den Namen Jesus. I say to that demon, your soul is healed. Ich sag, deine Seele ist geheilt. It cannot cause that infection in you anymore. Es kann diese Entzündung nicht mehr auswirken. By the blood of Jesus. Durch das Blut Christi. The Holy Spirit. Den Heiligen Geist. And dynamis power. Die Dynamiskraft. You're being healed of that infection. Wirst du geheilt von dieser Entzündung? I speak to it right now. Ich spreche da hinein jetzt. I command it to die. Ich befehle, dass es abstirbt. I command every infected cell to die. Ich befehle jeder infizierten Zelle and to come zu sterben. Out of your body now. Und dass sie aus deinem Körper rauskommt jetzt im Namen Jesus. Put your hand there. Leg deine Hand auf die Stelle. You should be feeling heat or tickling right now. Du solltest jetzt da Wärme oder ask him Kitzeln if he feels, spüren. Does he feel something? Nod your head if you do. Nicke, wenn du da was spürst. Not yet. Noch nicht. Ready? Ready? Put your hand Mach in there. Bereit. Ready? Right now, I send the fire of God. Fire of God right now. Jetzt das Feuer Gottes. Fire of God right now. Feuer Gottes. Fire of God. Fire of God right now. Lay hands on him and decree fire. Go. Turn around. Lay hands on him. Fire of God. Fire of God right now. Fire of God right now. In the name of Jesus right now. Fire of God. Fire of God right now. Right now, I command that infection to die. Right now. Right now. Reoccurring infection die. I judge it. Right now, I command it come out. Right now. Right now. Right now. And I release hope on you. You've been hopeless lately. Hoffnung über dich frei. Du warst hoffnungslos in der letzten Zeit. Du hast deine Hoffnung verloren. Wegen den Stürmen. It's true, isn't it? Stimmt das? Right now, I declare jetzt, that your erkläre, soul is healed. Dass deine Seele geheilt ist von Hoffnungslosigkeit. You're not dwelling among the tombs. Du gehst nicht in den Gräbern umher. You're healed of the pain of your past now. Du bist geheilt von den Schmerzen der Vergangenheit. Im Namen Jesus. Right now. Jetzt. And I break those symptoms and that disorder off of you now. Und ich breche die Symptome und diese in the name of Jesus. Das von dir jetzt im Namen Jesus. Jesus. Right now. Halleluja. Halleluja. Streckt einfach eure Hände aus. Halleluja. Danke, Jesus, dass es gehört. Das, was du im Abendmahl aufgenommen hast, ist umfassend. Es ist allumfassend. Es ist Geist, Seele und Körper. Halleluja. Sieh dich einfach jetzt im Geist. Sieh dich wirklich im Geist als diesen freien, geheilten, der voller Leben ist, voller Power ist. Und er hingeht und wirklich für Gott im wahrsten Sinne des Wortes Bäume ausreißt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich setze die Kraft Gottes jetzt frei in jedem Einzelnen hier in diesem Raum, Herr. Lass es explodieren in jedem Einzelnen, Herr. Und in jeder Einzelnen. In Jesu Namen. Oh. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Geist des Lebens in dir. Der Geist des Lebens in dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, can we sing a song, baby? Oh, oh. Wie viel steht der Sinn danach, Jesus einfach groß zu machen, einfach ihn anzubeten? Halleluja. Come, let's lift our hands. Halleluja. Lass uns unsere Hände heben. Oh. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, thy name. What a beautiful name it is. Nothing condemns me. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. The name. viele von euch lieben den Namen Jesus. Halleluja. Komm, sag ihm deine Liebe. Halleluja. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Oh, danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Und jetzt möchte ich dir einfach noch die Gelegenheit geben, heute Abend auch diese Liebe zu Jesus einfach zum Ausdruck zu bringen mit deinem Opfer, das du gibst. Wir machen ganz bewusst keine Konferenzgebühren oder irgendetwas für irgendwelche Unkosten, weil wir wollen, dass du völlig frei einfach wirklich das tust, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Dass du ein Sämann bist oder eine Säfrau bist, wirklich in den Boden Gottes, dass du schaust. Ist es ein guter Boden, in den ich geben kann hier heute Abend? Und wenn ja, dann frag einfach den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich sähe? Weißt du, aus einem Herzen der Liebe raus, nicht aus Verpflichtung. Du musst nichts bezahlen, du musst nicht für irgendwelche Unkosten aufkommen. Gott bezahlt, weißt du. Aber aus Liebe gibst du einfach ein Opfer. Aus Liebe säst du ein Saatkorn in diesem Boden. Und der Heilige Geist leitet dich dabei. Er führt dich. Er zeigt dir, was du tun sollst. Und du weißt, wie es geht, wenn du schon mal hier warst, dann weißt du, du hast immer zwei Möglichkeiten zu geben, wenn du live dabei bist, entweder in Bar, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, kannst du es einfach reintun. Oder du hast die Möglichkeit, unter deinem Stuhl auf die Verpflichtungserklärung zurückzugreifen und auszufüllen. Die eine Hälfte füllst du aus mit dem Betrag, den du geben wirst in den nächsten Tagen, überweisen wirst. Und die andere Hälfte tust du in den Eimer rein, wo du auch den Betrag draufschreibst, sodass einfach das Zeichen, das du gegeben hast. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, wir haben heute Abend so viele über Livestream, dann einfach hast du die Möglichkeit, per Überweisung zu geben. Du hast die Möglichkeit, per PayPal zu geben oder du hast die Möglichkeit, per Kreditkarte zu geben. Lass dich einfach führen vom Heiligen Geist. Wir sind alle unter der Wolke. Wir trinken alle von demselben Fels, welcher der Christus ist. Wir essen alle von dem Manna. Halleluja. Und jetzt weißt du, wenn du irgendwo zwischendurch merkst, es läuft irgendwie nicht mehr so, dann hier. Amen. Halleluja. Trinkt das Blut, isst den Leib. Halleluja. Und neue Kraft kommt. Genau, sag zu deinem Nachbarn. Mach es, Baby. Halleluja.